lasst euch impfen, auch wenn es sinnlos ist. Wir wollen euer Geld, also nehmt unser Geld. Kinderlähmung, Diphtherie, Polio, Hepatitis B, Grippe, Impfung, Tetanus. Fürs Neugeborene ist ein Muss. Und wehe denen, die sich weigern, die es durchschauen und es durchsteigen, dass wir nur Lobbyisten sind für Großkonzerne und nicht fürs Kind. Wir scheißen in das Hirn der Massen. Impfgegner sollen die Massen hassen. Kinder, Ärzte, Logen, Brüder, geldgierige, falsche Lügner. Wir brauchen Geld für Koks, wir brauchen Geld, um Golf zu spielen. Wir sind die Impfgötter in Weiß, sind nur auf eure Kohle heiß. Wehe denen, die sich uns nicht unterfügen, die nicht reinfallen auf unsere Lügen. Schuldig gesprochen werden sie von diesem kranken Konzernregime. Ein Säugling braucht Vitamin D, denn Rachitis ist nicht schön. Doch nur Tabletten auf Rezept, sonst ist der Schutz nicht korrekt. In Wirklichkeit braucht's keine Sau, denn Muttermilch hat jede Frau. Darin sind alle Vitamine, damit können sie kein Geld verdienen. Ich bin der Kinderarzt, Herr Meier, verdiene im Monat 10.000 Eier. Doch ich will mehr, das reicht mir nicht. Deshalb spritze ich euch mein Gift. Der Krebs kommt dann schon irgendwann, womit ich dann abzocken kann. Denn Chemotherapie ist teuer. Mein Name Dr. Ungeheuer.